Und sie sagten, O du Zauberer, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund dessen, was er dir anvertraut hat, dann werden wir uns wahrlich recht leiten lassen.